Geht die Arbeit aus? Dass Arbeit dem Leben Sinn und dem Menschen Halt gibt, darüber kann man streiten. Es handelt sich dabei um eine Ansicht werthaften und fast schon philosophischen Charakters. Und das bedeutet, dass Auseinandersetzungen darüber zu keinem objektiven oder einhelligen Ergebnis führen können. Die Behauptung, dass der modernen Gesellschaft die Arbeit ausgeht, lässt sich dagegen sehr wohl objektiv überprüfen. Und man kann eindeutig entscheiden, ob sie zutrifft oder nicht. Zunächst einmal kann man feststellen, dass physische Produkte wie ein Kilo Brot, ein Frühstücksei, ein Baumwollhemd und zahlreiche Dienstleistungen gemessen am Wert der bezahlten Arbeit kontinuierlich billiger werden. Tabelle 5.1. Richtig ist aber auch, dass die Menschen trotz stark gestiegener Realeinkommen ihr Geld ausgeben. Die Sparquote der deutschen privaten Haushalte ist im langfristigen Trend nicht gestiegen. In den USA ist sie sogar gesunken. Schaubild 5.1. Der in den Industriestaaten über Jahrzehnte zu beobachtende Trend eines sinkenden Arbeitsvolumens ist zum Stillstand gekommen. Es wurde bereits erwähnt, dass je Einwohner in Deutschland rund 700 Stunden Erwerbsarbeit pro Jahr erbracht werden. Das sind zwar 30% weniger als 1960, aber nur 9% weniger als 1990 in der alten Bundesrepublik. In den USA, in der Schweiz, in Schweden und vielen anderen mit uns vergleichbaren Industrieländern ist der Umfang der bezahlten Erwerbsarbeit pro Kopf der Bevölkerung deutlich höher. Soziale Gewohnheiten, eine unterschiedliche Art der sozialen Sicherung, unterschiedliche Lohnstrukturen und unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen führen nämlich bei ansonsten vergleichbaren Industriestaaten zu beträchtlichen Unterschieden im Arbeitsvolumen pro Kopf. Viel mehr als das Volumen hat sich die Struktur der Erwerbstätigkeit geändert. Immer weniger Menschen sind in den Industriestaaten in der physischen Warenproduktion beschäftigt. In der Industrie, im Baugewerbe, im Handwerk und in der Landwirtschaft arbeiteten 1960 noch 62% aller Beschäftigten in der Bundesrepublik. Bis 2008 war dieser Anteil auf 27,4% gesunken. Gleichzeitig sank überall der Anteil einfacher Tätigkeiten. Heute entfallen 20,0% des privaten Verbrauchs in Deutschland auf Konsumgüter aus dem Ausland. 2008. In den USA liegt dieser Anteil sogar bei 27,4%. 2009. Der Auslandsanteil an der industriellen Wertschöpfung des Konsumgüterverbrauchs ist noch viel höher. Für die Versorgung mit physischen Massengütern, von der Waschmaschine bis zum Oberhemd, wird heute nur noch ein geringer und fortwährend sinkender Teil der Beschäftigten gebraucht. Da die Preise dieser Güter im Verhältnis zu den durchschnittlichen Arbeitsentgelten sinken, fällt auch ihr Wertschöpfungsanteil. Auf der anderen Seite wächst der Arbeitskräftebedarf im Gesundheits-, Pflege-, Sport- und Freizeitbereich sowie bei unterschiedlichsten Dienstleistungen. Doch die Nachfrage bei vielen einfachen Dienstleistungen ist sehr preisempfindlich, was in der Tendenz die Löhne drückt. Und das heißt, nicht die Arbeit als solche geht uns aus, sondern es wächst am unteren Ende des Arbeitsmarktes die Diskrepanz zwischen den Preisen, zu denen Arbeit angeboten, und den Preisen, zu denen Arbeit nachgefragt wird. Es kommt also darauf an, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass sich Erwerbsarbeit für möglichst viele Menschen lohnt. Dieses Ziel verträgt sich in Deutschland aber nicht mit dem durch die Grundsicherung gesetzten impliziten Mindestlohn am Arbeitsmarkt, dessen Höhe durch das garantierte sozioökonomische Existenzminimum definiert wird. Das bedeutet, dass es tendenziell keine Arbeitsnachfrage zu Löhnen gibt, die netto nicht mindestens 60% des Medianeinkommens erreichen. Ein Problem stellen also jene Menschen dar, deren Arbeitsproduktivität nicht bei mindestens 60% der Medianproduktivität liegt. Dieses Problem wird zusätzlich kompliziert durch vielfältige Hemmnisse aufgrund unterschiedlicher Qualifikationsstrukturen, unterschiedlicher regionaler Teilmärkte sowie Lebensalter und Gesundheit der Betroffenen. Eine Lösung könnte darin liegen, dass es in der mit physischen Gütern wohlversorgten, älter werdenden Gesellschaft der Zukunft einen wachsenden Bedarf an persönlichen Dienstleistungen auch einfacher Art geben wird. Die Kaufkraft dieser Nachfrage hängt zum großen Teil vom Preis der Arbeit ab. Ein Problem stellt dann immer noch jene Gruppe dar, die aufgrund von Sozialisationsdefiziten oder aus anderen Gründen nicht in der Lage und nicht willens ist, die Anforderungen zu erfüllen, die auch die einfachste persönliche Dienstleistung voraussetzt: Pünktlichkeit, Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit.